Ja, guten Abend. Hier ist mal wieder die Inforedaktion im Freien Radio für Stuttgart. Diesmal mit einer Sendung von Emanzipation und Frieden, Antikapitalismus 2.0. Ich bin Lothar Gallo-Bergemann. Wir senden jeden vierten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf UKW 99,2 bzw. 102,1 MHz Kabel und als Livestream weltweit unter freies-radio.de. Wir halten die herrschenden Zustände für äußerst kritikwürdig. Trotzdem überzeugt uns nicht jede Kritik daran. Krise und Zumutungen der Marktwirtschaft interessieren uns ebenso wie Oberflächlichkeit und Ressortiment der Traditionslinken. Wir halten nichts von Völkern, Fans und Führern, dafür umso mehr von einer freien Assoziation emanzipierter Individuen. Dazu wollen wir Beiträge leisten. Mehr von uns findet man im Netz unter emanzipationundfrieden.de. Ja, dass es eine linke Tradition des Antisemitismus gibt, diese These ist für viele Linke eine einzige Provokation. Beweise, Beweise, rufen sie. Nun, wir wollen heute Abend wieder einmal ein paar Beweise dafür liefern. Hören Sie den gekürzten Vortrag, den der Hamburger Historiker Olaf Kistenbacher am 24. November im Demos in Ludwigsburg gehalten hat. Sein Thema: Sekundärer Antisemitismus, ein Erklärungsansatz für Israelfeindschaft in der Linken? Fragezeichen. Im ersten Teil seines Vortrags geht Kistenbacher auf den neuen Antisemitismus ein, der sich nach Auschwitz herausgebildet hat und der sich in mancher Hinsicht vom alten, primären Antisemitismus unterscheidet. Im zweiten Teil befasst er sich mit dem primären Antisemitismus vor Auschwitz. Und zwar, manchem Linken wird es die Sprache verschlagen, in der Roten Fahne, dem Zentralorgan der KPD in der Weimarer Republik. Wer diesen Antisemitismus und auch schon Antizionismus in Teilen der Linken vor 80 bis 90 Jahren zur Kenntnis nimmt, wird sich wohl oder übel von der Vorstellung verabschieden müssen, dass der linke Antizionismus ja doch nur so etwas wie eine verständliche Reaktion auf die vermeintlich schlimme Politik Israels sei. Hören Sie nun den Vortrag des Hamburger Historikers Olaf Kistenbacher. In dem 1954 verfassten Essay Schuld und Abwehr verweist Adorno darauf, dass es sich bei einer Befragung gezeigt habe, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die furchtbaren Tatsachen der nationalsozialistischen Judenverfolgung im Allgemeinen nicht dazu geführt haben, dass sie sich vom Antisemitismus distanziert hätten. Vielmehr, und das ist auch der Grund für den Titel dieses Essays, vielmehr hätten bewusste und unbewusste Schuldgefühle und eine entsprechende Abwehrhaltung zu einer neuen Variante von Judenfeindschaft geführt. Bei dieser Befragung, so Adorno, habe sich gezeigt, dass die Befragten sich in einer gewissen, möglicherweise auch unbewussten Form schuldig fühlen und diese Schuldgefühle abwehren. Und dann diese abgewehrten Schuldgefühle auf Jüdinnen und Juden projizieren oder auf die Überlebenden, aber das wird dann generalisiert. Die Juden erscheinen gegenüber diesem nicht bewussten Wunsch nach Versöhnung mit der eigenen Nation und ihrer Geschichte als Repräsentanten oder als Verkörperung einer unerwünschten oder verdrängten Erinnerung. Also mit der Vorstellung, wenn man keine Jüdinnen oder Juden mehr trifft, dann würde man auch nicht mehr an diese Scham- und Schuldgefühle erinnert werden. Insofern muss man sie wegwünschen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Also wenn man Schuldgefühle und Verantwortung gegenüber dem von den Nazis Begangenen abwehrt, so bedeutet das nicht nur, dass man sich reinwaschen will, sondern ebenso auch, dass man, was begangen ward, eben doch Unrecht fand und darum ablehnt. Wäre das nicht der Fall, so bedürfte es nicht des Eifers der Distanzierung. Also das ist die Vorannahme dieses ganzen Konzeptes sekundärer Antisemitismus. Also nicht weil man gut fand, was die Nazis gemacht haben, sondern gerade weil man es ablehnt, und Schamgefühle hat. Deswegen gibt es einen neuen Antisemitismus, einen sekundären Antisemitismus, einen Folgeantisemitismus. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass sich die Menschen, und das gilt sowohl für die Generation der Nazis als auch für die nachfolgenden Generationen, für die Kinder und vielleicht auch für die Enkel, aber es wird erstmal nur beschrieben für die Kindergeneration, dass sich diese Menschen in einem Dilemma befinden. Auf der einen Seite sind sie erschrocken über die Verbrechen, von denen sie wissen oder an denen sie in irgendeiner Form beteiligt waren, mittelbar oder unmittelbar. Und auf der anderen Seite versuchen sie mit sich selber im Einklang zu bleiben oder mit ihrer Familie im Einklang zu bleiben oder, und das ist ein Fokus, den Adorno hier vor allen Dingen thematisiert, oder sie versuchen im Einklang zu bleiben mit der deutschen Nation, mit dem eigenen nationalen Kollektiv. Damit das eigene nationale Kollektiv irgendwie noch erstrebenswert bleibt, damit es noch etwas Gutes bleibt, dazuzugehören. Deswegen befindet man sich in dem Dilemma, dass man diese Verbrechen, dass man an die nicht erinnert werden darf. Und daraus ergibt sich dann die Judenfeindschaft. Also Adorno spricht in diesem Text mehrmals von der blinden Identifikation mit der Nation und auch der Gewalt solcher Identifikationsmechanismen. So, ich habe eingangs gesagt, dass dieses Konzept jetzt sehr oft benutzt wird, um Antisemitismus in der Linken zu verstehen. Diese Annahme kommt auch nicht von ungefähr, weil zentrale Texte aus der sogenannten Neuen Linken, also der Linken ab Mitte der 60er Jahre, entsprechen genau dieser Logik des sekundären Antisemitismus. Eins der bekanntesten Beispiele ist das Bekennerschreiben der Tupamaros West-Berlin. Die Tupamaros West-Berlin haben am 9. November 1969 eine Bombe gelegt im jüdischen Gemeindehaus. Diese Bombe ist glücklicherweise nicht explodiert, ansonsten hätte sie mehrere Menschen getötet und sehr viele Menschen verletzt. Und zu diesem Anschlag haben sich die Tupamaros ganz öffentlich bekannt, also insoweit das szeneintern öffentlich ist. Sie haben das in einer Szenezeitschrift der Agit 883 veröffentlicht, eine Erklärung mit dem Titel Shalom und Napalm. Und haben in diesem Text zum einen gesagt, dass Anschläge wie den sie gerade unternommen haben, nicht als rechtsradikale Auswüchse zu diffamieren seien, also woran man schon merkt, sie sind auf den Vorwurf gefasst, dass man das mit Nazis in Verbindung bringen kann. Und dann legen sie eine Argumentation vor, die ziemlich genau dem entspricht, was mit sekundärer Antisemitismus beschrieben wird. Also sie benutzen die Erinnerung an die Shoah und sie benutzen auch den Bezug auf eine antifaschistische Tradition, um diesen Anschlag zu legitimieren. Und sagen dann, jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Also eine andere Strategie, als wahrscheinlich viele Nazis zu der Zeit angewandt hätten, keine Leugnung der Shoah, sondern sie benutzen gewisse Stichworte wie Kristallnacht, vom Faschismus vertriebene Juden und auch Volk ausradieren wollen und rufen damit die Verbrechen in Erinnerung. Wenn man das in gewisser Weise ernst nimmt, und man soll es vielleicht auch erstmal ernst nehmen, dann ist das durchaus ein ernstes Entsetzen über das, was passiert ist. Und gleichzeitig wird das dann benutzt und projiziert auf die Politik Israels Ende der 60er Jahre. Sind selbst Faschisten geworden, ist dann die Argumentation. Der eingangs erwähnte kleine Band von Timo Stein hat noch ähnliche Argumentationsmuster in den 80er Jahren ausgemacht, dann eher im Milieu der Grünen oder auch der Taz. Also Timo Stein schreibt, der grüne Kalender aus dem Umfeld der Grünen stammt, versammelt anti-israelische Ausführungen, die eindeutig antisemitischer Natur sind. Unter der Überschrift Israel die Mörderbande finden sich sprachliche Wendungen wie Kauf nicht bei Juden, Endlösung der Palästinenserfrage, systematische Ausrottung, jüdische Söldner, zionistische Gräueltaten, die in dem Aufruf mündeten, den Juden einen Denkzettel zu verpassen und israelische Waren zu boykottieren. Und trotzdem möchte ich heute Abend sagen, dass wenn man diesen Erklärungsansatz generell für Israel-Feindschaft in der radikalen Linken heranziehen will, dann ergeben sich mehrere offene Fragen. Und eine werde ich ganz besonders thematisieren. Also eine der ersten Fragen ist, ob das einfach so auf folgende Generation zu übertragen ist. Also das Konzept ist entstanden in der unmittelbaren Nachkriegsgeneration, in einer Gesellschaft, die noch sehr stark von den alten Nazis geprägt war. Das war also ein Transfer zwischen der Tätergeneration und der Kinder. Heute sind wir in der Generation der Urenkel. Da kann man sich fragen, ob sich da nicht einiges verändert hat. Was außerdem wichtig ist, dieses Konzept ist erstmal bezogen auf den deutschen Kontext. Man kann wahrscheinlich relativ leicht sagen, das lässt sich auch übertragen auf andere europäische Gesellschaften, wo es das Problem der Kollaboration gab. Wenn man aber Antizionismus in der Linken sich anguckt, stellt man fest, das ist ein globales Phänomen und das kann man nicht mehr einfach mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg so einfach erklären. Also da muss man beachten, dass es sehr auf den deutschen Kontext zunächst bezogen war. Einen Punkt möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Ich glaube auch, dass zumindest die Vorstellung, dass man das Bedürfnis hat, die Shoah zu relativieren, also nicht sie zu leugnen, aber sie zu relativieren, schon auch irgendwie eine Vorstellung davon voraussetzt, dass Leute wissen, was die Shoah eigentlich ist. Das kommt dann immer wieder unglaublich vor, aber vor mehr als zehn Jahren, ist eine Umfrage gemacht worden durch alle Altersgruppen hinweg und die Leute sind als erstes gefragt worden, wer oder was ist Auschwitz? Und dabei haben um die 20% geantwortet, keine Ahnung, wer das ist. Also man kann auch erstmal vielleicht davon ausgehen, dass das Wissen gar nicht so verbreitet ist, obwohl man sich dann immer fragt, wie das eigentlich möglich ist. Man muss ja nur Fernsehen gucken, um eine gewisse Vorstellung zu kriegen, zumindest in der Gegenwart. Aber das will ich nur kurz gesagt haben. Was für meine folgenden Ausführungen besonders wichtig ist, ich habe gesagt, der sekundäre Antisemitismus geht von einem bewussten oder unbewussten Schuldgefühl aus. Selbst wenn man aber die Annahme einer Identifikation von radikalen Linken in Deutschland, mit der deutschen Gesellschaft, mit dem deutschen Staat für plausibel hält, und selbst wenn man Schuldgefühle in irgendeiner Weise für weit verbreitet hält, ist immer noch die offene Frage, ob das eigentlich das ausschlaggebende Motiv ist für Antisemitismus in der Linken. Es könnte ja auch ganz andere Motive noch geben. Also ob nun gerade Schuldgefühle das zentrale Motiv sind oder nicht Motive, die ganz andere Wurzeln haben. Es ist jedenfalls eine Sache sicher, als die Neue Linke sich im Laufe der 70er Jahre den Texten des Marxismus-Leninismus zuwandte, fanden sie dort eine Position zum Zionismus wieder, die zu ihrer eigenen Position, die sie scheinbar neu entwickelt haben, überhaupt nicht im Widerspruch stand, sondern die Ablehnung war ziemlich ähnlich. Und der eingangs erwähnte Holger Schmidt kritisiert auch in seinem Buch Antizionismus, Israel, Kritik und Judenknacks das geläufige Bild, dass es einen radikalen Bruch oder eine radikale Wende nach dem Sechstagekrieg in der Neuen Linken gegeben habe. Er sagt, zumindest in Teilen habe es bereits zuvor eine innere Distanzierung von Israel gegeben. Ich möchte jetzt einen Ansatz vorstellen, an den ich hoffe, nur kurz erinnern zu müssen. Ich werde ihn schon noch einen Augenblick vorstellen, aber er ist eigentlich sehr bekannt geworden durch ein Buch von Thomas Hauri, Antisemitismus von links, in dem sich Thomas Hauri mit dem Antisemitismus innerhalb der Schauprozesse, der geplanten Schauprozesse in der DDR oder auch der Geheimprozesse in der DDR auseinandersetzt und der Verfolgung von Zionisten in der DDR. Das Ganze ist eingebettet in Verfolgung von Zionisten in der Sowjetunion und auch der CSR Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre. Das Besondere an diesen Verfolgungen ist, dass die Zuschreibung Zionist überhaupt nichts mit der Situation im Nahen Osten zu tun hatte, sondern dass dieser Ausdruck vielmehr eine Tarnbezeichnung war und anzeigen sollte, dass die Verhafteten, unter ihnen sehr prominente Kommunistinnen und Kommunisten, Jüdinnen oder Juden waren, beziehungsweise, um es etwas genauer zu sagen, handelt es sich um Menschen aus jüdischen Familien, denn religiös waren sie als Kommunistinnen und Kommunisten in den seltensten Fällen. Arthur London, der im tschechoslowakischen Schauprozess gegen Rudolf Slansky einer der Hauptangeklagten war, aber nicht zum Tode verurteilt wurde und dann nach Frankreich gegangen ist und dort seine Erinnerungen aufgeschrieben hat, hat später über seine Verhaftung und die Verhöre geschrieben: Sobald ein neuer Name auftauchte, wollten diejenigen, die die Verhöre durchführten und die in dieser Situation immer Referenten genannt wurden, und er benutzt den Ausdruck auch, wollten die Referenten unbedingt erfahren, ob es sich da nicht um einen Juden handelt. Die Geschickteren unter ihnen fragten, wie hieß er vorher? Hat er nicht im Jahre 1945 seinen Namen geändert? Der Referent setzt aber dann jedes Mal an die Stelle der Bezeichnung Jude das Wort Zionist ein. Dann zitiert eine Aussage dieses Referenten, der gesagt haben soll, wir gehören dem Sicherheitsapparat einer Volksdemokratie an, das Wort Jude ist eine Beschimpfung, deshalb schreiben wir Zionist. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass Zionist eine politische Bezeichnung ist. Er erwidert, das sei nicht wahr und übrigens seien dies die Weisungen, die er erhalten habe. Thomas Hauries Erklärung für diesen antizionistischen Antisemitismus ist, dass der Marxismus-Leninismus im Laufe bereits der 20er Jahre den bürgerlichen Nationalismus übernommen hat. Bereits bei Lenin, einem erklärten Gegner des Antisemitismus und auch des Nationalismus, fanden sich Versuche, Proletariat und Nation als Identität zu behandeln und beide in Opposition zu einem weltweit operierenden Finanzkapital zu setzen, das war Lenins Imperialismuskritik. Unter Stalin wurde dieser Nationalismus dann ganz offiziell. Zu einem solchen Nationalismus von links bildete das traditionelle antisemitische Bild von Juden den absoluten Gegensatz. Juden galten im modernen Antisemitismus nicht als Feinde unter vielen, sondern gewissermaßen als der Feind per se, als eine Art Antivolk, als das Gegenprinzip zu jeder Form von Nationalismus, nämlich als eine Gruppe, die andere Kollektive unterwandert und zersetzt. So sagte in dem tschechoslowakischen Schauprozess der Staatsanwalt Josef Ovalek über den Zionismus, dieser Schauprozess führt allen kommunistischen und Arbeiterparteien die Gefahr vor Augen, mit der der Zionismus in seiner Eigenschaft als Büro des amerikanischen Imperialismus sie bedroht. Seit jeher sind die zionistischen Organisationen durch die tausend Fäden der Klasseninteressen mit dem Weltkapitalismus verbunden. Entsprechend verbliebe, so der Staatsanwalt, der Hauptsitz der zionistischen Organisation auch nach der Gründung des Staates Israels weiter in Amerika, wo die Zionisten zahlreiche Anhänger unter den amerikanischen Monopolisten haben, die die ganze Aggressionspolitik der Vereinigten Staaten bestimmen. In diesen Schauprozessen wurde ganz selten ausdrücklich von der jüdischen Identität der Verhafteten oder der Angeklagten gesprochen, sondern nur von der zionistischen. Das führt dazu, dass viele Leute glauben, erst nach 1945 sei etwas entstanden, das die kritische Theorie als Krypto-Antisemitismus bezeichnet hat. Ein Konzept, was eben oft mit dem sekundären Antisemitismus in eins gesetzt wird. Aber auch wenn man davon ausgehen kann, dass sich solche verschleierten oder versteckten Formen von Antisemitismus, also Krypto, geheimer Antisemitismus, seit 1945 viel häufiger vorkommen als zuvor, so weist Adorno darauf hin, dass versteckte Anspielungen nicht erst eine Reaktion auf gesellschaftliche Tabus oder entsprechende Gesetze sind, sondern dass der Gebrauch von Codes, von Anspielungen, auch die Funktion hat, dass er Gruppen zusammenschweißt. Adorno bringt ein Beispiel aus den USA während der Zeit des Zweiten Weltkriegs von faschistischer Agitation, und sagt, ein Agitator sagt zum Beispiel, jene dunklen Mächte, sie wissen schon, wen ich meine. Und die Zuhörer stehen sofort, dass seine Bemerkungen gegen die Juden gerichtet sind. So werden die Zuhörer als eine Art In-Group behandelt, die schon alles weiß, was der Redner ihr sagen will und die noch vor jeder Erklärung mit ihm übereinstimmt. Also, in diesem Text sagt er, natürlich sind verschleierte Formen von Antisemitismus auch eine Reaktion auf Gesetze und auch eine Reaktion darauf, dass es gesellschaftlich tabuisiert ist. Aber er weist auch darauf hin, dass Kommunikation allgemein so funktioniert, dass man sich ganz viel über Anspielungen verständigt. Also es gibt ja auch in harmlosen in harmlosen Gesprächen solche Anspielungen. Also Fußballfans müssen nicht lange darüber reden, welches Spiel sie gestern gesehen haben, sondern sagen einfach nur, das letzte Tor war erstaunlich, oder? Und jemand, der von Fußball keine Ahnung hat, weiß überhaupt nicht, worüber die gerade reden. Das passiert mir relativ oft, weil ich keinen Fußball gucke. Also, kryptoantisemitische Aussagen werden nicht erst seit 1945 gemacht, seitdem der Judenhass durch die Shoah in weiten Bevölkerungskreisen desavouiert ist. Es gibt übrigens eine neuere Untersuchung von Martin Ulmer über Antisemitismus in Stuttgart, vom Kaiserreich bis zu Ende der Weimarer Republik. Auch da beschreibt er, dass der antisemitische Diskurs immer auch mit solchen Ersatzbegriffen arbeitet. Also er sagt, die ganze Agitation gegen Warenhäuser ist nicht zu verstehen, wenn man nicht die Konnotation jüdisch bei vielen Bemerkungen versteht. Das Schwierige ist nur, dass es nicht eins zu eins zu übersetzen ist. Leo Trotzki hat schon bei den Moskauer Schauprozessen Ende der 30er Jahre darauf hingewiesen, dass in diesen Schauprozessen auch mit antisemitischen Anspielungen gearbeitet wurde. Also die Schauprozesse nach 1945 waren nicht die ersten großen Schauprozesse, sondern sie standen in dieser Tradition. In den Moskauer Schauprozessen zwischen 36 und 38 wurde fast die ganze Generation der alten Bolschewiki zum Tode verurteilt. Ich denke, die Grausamkeit dieser Schauprozesse ist bekannt. Aber Leo Trotzki war einer der wenigen, die auf die antisemitischen Konnotationen der Hetze gegen ihn und andere ehemals führenden Bolschewiki, wie Lev Kamenev oder Grigori Sinofjew, die aus jüdischen Familien stammten, hingewiesen hat. Trotzki schreibt in einem Text Thermidor und Antisemitismus 1937, in der sowjetischen Zeit hat mich nie jemand beim Namen meines Vaters Bronstein genannt. Genauso wie nie jemand Stalin Tschugaschwili genannt hat. Als mein Sohn, der nicht mit dem Namen Trotzki durch die Welt lief, sondern mit dem Namen der Frau, also Sergei Sedow, unter die äußerst unglaubliche Anklage gestellt wurde, Arbeiter vergiften zu wollen, kündigten die Behörden in der sowjetischen und ausländischen Presse an, dass der echte Name meines Sohnes nicht Sedow, sondern Bronstein sei. Trotzki führt das sogar noch weiter aus und sagte, um ihn als schlecht und als zur Opposition gehörig abzustempeln, hätte der Name Trotzki eigentlich viel besser funktioniert, denn alle Welt wusste, was Trotzki und der Trotzkismus sein sollte. Den Namen Bronstein kannte man erstmal nicht, der war gar nicht so geläufig, aber Bronstein war als jüdischer Name sofort zu erkennen. Und genau um diese Anspielung ging es. Es ging um Trotzkis, um Trotzkis jüdische Herkunft und die halbjüdische Herkunft meines Sohnes. Okay, und jetzt werde ich noch einen Schritt weiter zurückgehen in die Zeit vor 1933 und werde nochmal den Punkt vom Anfang nochmal etwas grundsätzlicher ansprechen. Also wenn man sich ganz grundsätzlich nicht nur die Veröffentlichung, die ich bereits erwähnt habe, sondern ganz grundsätzlich mit Veröffentlichungen der letzten Jahre auseinandersetzt, die sich mit Antisemitismus und Antizionismus in der Linken beschäftigen, dann besteht ein weitgehender Konsens, dass der Antizionismus vor 1945 vielleicht eine falsche Position gewesen ist, die politisch falsch war, aber dass das eine politische Position gewesen ist, die mit Antisemitismus nichts zu tun hatte. Erst nach 1945 soll es nach diesen Veröffentlichungen, nach der Forschung, eine Überschneidung von Antizionismus und Antisemitismus gegeben haben. Also Stefan Griegert beispielsweise, ich glaube, der Name ist hier bekannt. Also Stefan Griegert ist, glaube ich, nicht jemand, der dafür bekannt ist, dass er Antisemitismus verharmlost. Stefan Griegert schreibt in einem Buch, während es bei Lenins Antizionismus in der Welt vor Auschwitz, als die Begriffe noch stimmten, hauptsächlich um organisationspolitische Fragen ging und der Zionismus als ein Nationalismus neben vielen anderen abgelehnt wurde, bekämpfte der Antizionismus nach dem Zweiten Weltkrieg den Zionismus als eine besondere Form des Nationalismus, die prinzipiell illegitim sei und alle anderen Nationen bedrohe. Oder der Soziologe Klaus Holz, der auch aus der antinationalen Linken kommt und einige Standardwerke zum Antisemitismus veröffentlicht hat, schreibt, in einem Buch Gegenwart des Antisemitismus. Tatsächlich wurde der antizionistische Antisemitismus in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion entwickelt und zeitgleich in der arabischen Welt verbreitet. Er ist überdies tief in die Geschichte des nationalen Antisemitismus im 19. Jahrhundert verwurzelt. Diese Haltung ist vielleicht auch deswegen bemerkenswert, weil diese Annahme, wenn man sie jetzt auf die politische Rechte und vor allen Dingen auf die NSDAP anwenden würde, dann wäre sie absurd. Also Adolf Hitler ist mit einer Rede bekannter geworden, die er 1920 gehalten hat. Diese Rede trug den Titel »Warum sind wir Antisemiten?« und er widmete einen großen Teil dieser Rede auf dem Zionismus. Und seine Ablehnung des Zionismus war untrennbar verbunden mit seinem Judenhass. Seine Argumentation war nämlich, Juden könnten keinen eigenen Staat aufbauen, weil Juden nicht arbeiten würden. Deswegen könnten sie keine Gemeinschaft und keine Volkswirtschaft aufbauen und würden immer nur als Parasiten am Körper anderer Völker leben, so Hitlers Ausdrucksweise. Also, der Jude lebe, so Hitler wörtlich, in erster Linie als Parasit am Körper anderer Völker und das musste so sein, denn ein Volk, das sich der Arbeit nicht selber unterziehen will, der manchmal auch undankbaren Arbeit einen Staat zu bilden und zu unterhalten, Arbeit zu tun im Bergwerk, in den Fabriken, am Bau und so weiter, alle diese für einen Hebräer so unangenehme Arbeit, solch ein Volk wird sich niemals einen Staat selber gründen. Das ist also die Haltung der Nazis bereits Anfang der 20er Jahre. Zurück zur politischen Linken. Es wird ja in den letzten Jahren vermehrt darüber gestritten, wie kann man erkennen, wo sich Kritik an der Politik Israels und Antisemitismus überschneiden. Und es wird noch diskutiert, aber ich denke, man kann schon sagen, es haben sich einige Kriterien herausgebildet. Also wenn zum Beispiel traditionell antisemitische Vorstellungen auf den Zionismus oder Israel übertragen werden. Oder wenn Israel dämonisiert wird, das heißt mit ganz anderen Maßstäben gemessen wird als andere Staaten. Oder wenn Israel das Existenzrecht abgesprochen wird und der Staat Israel auf einen US-imperialistischen Brückenkopf reduziert wird. Oder wenn nicht zwischen Zionismus und Judentum unterschieden wird. Oder schließlich eines der häufig angeführten Motive, wenn Zionismus mit Faschismus und Israel mit Nazi-Deutschland identifiziert wird. Diese Kriterien lassen sich, insofern man die historischen Umstände berücksichtigt, bereits nur vor 1933 in der kommunistischen Bewegung finden. Mit historischen Umständen meine ich so etwas ganz Banales wie, es gab noch keinen Staat Israel. Die Kommunistische Partei Deutschlands verurteilte zwar den Antisemitismus, aber es fand keine große Auseinandersetzung mit ihm statt. Erst 1932 erschien die erste und einzige Erklärung des Zentralkomitees der KPD zum Thema, ein Text mit dem Titel Kommunismus und Judenfrage. Über den Zionismus hieß es hier, die Kommunisten bekämpfen den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus. Und das muss man auch in dem historischen Kontext verstehen. 1932, es gab Straßenschlachten zwischen Nazis und KPD-Mitgliedern, es gab Mordanschläge auf KPD-Mitglieder. In dieser Situation veröffentlicht das Zentralkomitee einen Text und sagt, wir bekämpfen den Zionismus genauso wie die Nazis draußen auf der Straße. Diese Position, die das Zentralkomitee, also um es vielleicht nochmal langsam zu zeigen, das war jetzt die Titelseite des KPD-Zentralorgans, die Rote Fahne, vom August 1929. Die eine Headline ist Faschisten morden in Berlin, also die Situation, die ich gerade eben geschildert habe. Und unten links ein Beitrag, der Araberaufstand wächst. Und ich werde gleich noch auf das Foto und die Bildunterschrift zu sprechen kommen. Denn neben dem Beitrag, der Araberaufstand wächst, sah man eine fotografische Abbildung mit einem Uniformierten. Und dieses Bild hatte die Unterschrift Stahlhelm Lümmel, nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem. Weiter wurde in dem Beitrag nicht erklärt, um wen es sich dort handelt. Wer über eine gewisse Kenntnis der verschiedenen zionistischen Gruppierungen in Palästina verfügte, konnte wissen, dass es ein Vertreter der jüdischen Legion um Wladimir Jabotinsky war, also durchaus am Rechten innerhalb der verschiedenen zionistischen Strömungen, oder auch, man kann ja auch rechtsradikal sagen. Aber darum ging es in diesem ganzen Beitrag nicht. Es ging nicht darum, innerhalb des Zionismus verschiedene Strömungen auszumachen und dann zu sagen, hier, diese Strömung lehnen wir ab, sondern der Jabotinsky-Flügel diente quasi dazu, um das Wesen des Zionismus insgesamt darzustellen. Das wird auch im Folgenden noch etwas deutlicher. Und dann die Aussage zwischen dem völkisch-antisemitischen Stahlhelm-Freikorps, von dem alle in der Weimarer Republik wussten, um was für Leute es sich da handelt, und dem Zionismus, der zionistisch-faschistischen Legion, sollte kein Unterschied mehr bestehen. Und ich werde jetzt große Teile aus dem Beitrag, der hier zu sehen ist, vorlesen. Es geht gar nicht ich werde dann noch auf einzelne Aussagen eingehen, aber es geht mir vor allen Dingen erstmal um die Tonlage, mit der dieser Beitrag geschrieben ist. Und ich glaube, die Kernaussage bleibt auch hängen, wenn ihr jetzt nicht mehr jeden einzelnen Satz im Kopf behaltet. Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Aufstandsbewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Kämpfe in Palästina werden von den Zionisten in einer Reihe von Ländern mit nationalistischen Demonstrationen beantwortet. Es ist charakteristisch, dass der stärkste Widerhall in Amerika zu finden ist, wo die jüdischen Finanzmagnaten, die Geldgeber der zionistischen Bewegung, die gleichzeitig viele Millionen Dollars in Palästina angelegt haben, von der Regierung schärfstes Eingreifen gegen die arabischen Rebellen fordern. Auf ihren Druck hat die amerikanische Regierung durch ihren Botschafter in London, General Dawes, an die Labour-Regierung die Forderung stellen lassen, energische Maßnahmen in Palästina gegen die Araber zu ergreifen. Die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil in dem Einfluss der Effendis, der Großgrundbesitzer, steht, hat, wie die letzten Meldungen zeigen, an Umfang zugenommen und richtet sich, wie die Überfälle auf Regierungsgebäude und Polizeistationen sowie englische Truppen beweisen, folgerichtig gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. Sie birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Unterdrücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Das jüdische Proletariat Palästinas muss Schulter an Schulter mit den arabischen Werktätigen den Kampf gegen ihren gemeinsamen Klassenfeind, den englischen Imperialismus und die mit ihm auf Leben und Tod verbundene jüdische Bourgeoisie führen. Was war überhaupt passiert? Also was berichtete überhaupt dieser Beitrag? Es war im Spätsommer 1929 im ganzen Mandatsgebiet Palästina zu pogromartigen Ausschreitungen gekommen. Ausgelöst durch das Gerücht, Juden hätten Araber umgebracht, griffen tausende bewaffnete Muslime und Christen die jüdischen Viertel Jerusalems an. Die Gewalt breitete sich schnell über das ganze Mandatsgebiet aus und hielt über 2 Wochen an. 133 Jüdinnen und Juden wurden mindestens ermordet. Die Gewalt richtete sich nicht vornehmlich gegen Zionistinnen und Zionisten. In Hebron und Safed waren ältere jüdische Gemeinden Ziel der Angriffe. Und diese Tatsachen waren zumindest einer aufmerksamen deutschen Öffentlichkeit bekannt. Für das Organ der Kommunistischen Internationale, die internationale Pressekorrespondenz, berichtete Josef Berger, der Vorsitzende der KP Palästina, über diese Ereignisse. Er schrieb: Die unter finster klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen muhammedanischer Bauern überfielen sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Also das fand sich in der Presse der Kommentaren. Dass diese Tatsachen auch in der KPD bekannt waren, zeigt sich an dem Rote Fahne-Redakteur Otto Heller. Otto Heller schrieb 1931, aber nicht im Namen der KPD, sondern als Einzelperson, das Buch Der Untergang des Judentums, die Judenfrage, ihre Kritik, ihre Lösung durch den Sozialismus. und schreibt da drin: Im August dieses Jahres kam es zum blutigen Araberaufstand, zu großen Judenpogroms, der ersten Frucht der britischen imperialistischen Politik, die sich des Zionismus bedient, um mit seiner Hilfe jene blutigen Konflikte in Palästina, dem nördlichen Brückenkopf des Suezkanals Englands, zu schaffen, die für eine militärische Okkupation dieses Gebiets die notwendigen Vorwände zu bieten. Im Grunde genommen entsprach diese Position, die Otto Heller formuliert, auch der Position der zentralen KPD, aber zwei Worte in diesem Zitat passten der KPD-Führung nicht, nämlich die Worte Judenpogrom. Dann wurde das Buch von Otto Heller an der roten Fahne kritisiert. Zwei Jahre später, 1933, erschien eine zweite Auflage und diese Worte waren getilgt. Alles andere stand noch weiterhin da. Was war die Position? Die Position war, dass man alle Konflikte, die es gab im britischen Mandatsgebiet Palästina, letztlich auf eine einfache Formel bringen kann. Auf der einen Seite steht die arabische Bevölkerung, die verkörpern im Grunde genommen das Proletariat, und auf der anderen Seite stehen der Zionismus, der Imperialismus der Briten und die USA in einem weiteren Sinne. Das ist die einfache Opposition. Es wird zwar am Schluss des Beitrags in der Roten Fahne davon gesprochen, dass sich das jüdische Proletariat entscheiden müsste, auf welcher Seite es steht, aber gleich zu Beginn dieses Beitrags wird ja deutlich gemacht, es handelt sich hier um Angriffe auf die jüdische Bevölkerung. Und dann fragt man sich, was denn jetzt eigentlich? Also soll das jüdische Proletariat mitkämpfen oder werden gerade Angriffe gegen die jüdische Bevölkerung, das heißt ja auch gegen das jüdische Proletariat, gerechtfertigt? Und nach den Schilderungen dessen, was passiert ist, war es ja nicht einfach nur eine Idee, sondern es war ganz offensichtlich Angriffe auf eine jüdische Bevölkerung und nicht auf die Zionisten. Ich werde gleich noch weiter darauf eingehen, welche Auswirkungen das auch hatte für die KP Palästina. Aber ich will auch noch zeigen, dass es durchaus auch eine kritische Wahrnehmung dessen gab. Und zwar bei der sogenannten rechten Opposition der KPD, der KPD-Opposition, KPDO genannt. Die KPD benutzte auch spöttisch den Ausdruck KP0 für diese Gruppe. Also das waren prominente Leute. Also der ehemalige KPD-Vorsitzende Heinrich Brandtler war beispielsweise in dieser KPDO. Oder August Thalheimer, der war Redakteur der Internationale und auch Anfang der 20er Jahre Redakteur der Roten Fahne, also durchaus ehemals führend. Theodor Bergmann zum Beispiel, genau, der, würde ich sagen, bis heute ziemlich genau diese Position von damals vertritt, ganz genau. Theodor Bergmann macht sich ja auch übrigens verdient darüber, dadurch, dass er an genau diese Geschichte die ganze Zeit erinnert und im Grunde genommen ja seit 10 Jahren die ganze Geschichte dieser Strömung erzählt. Die hatten ein eigenes Presseorgan gegen den Strom und haben sich nicht sehr viel mit dem Nahen Osten beschäftigt, aber es gab einen Beitrag zu den Ereignissen in Palästina und da sagen sie auch, da kommentieren sie die Berichterstattung der Roten Fahne und sagen dann: Ohne den Versuch einer marxistischen Untersuchung des Klassencharakters, auch dieses kleinen Kriegs, spricht die Rote Fahne unterschiedslos von den Juden, die sie natürlich alle als zionistische Faschisten bezeichnet, und die sie den Arabern, die natürlich alle Revolutionäre sind, entgegenstellt. Die jüdischen Genossen der Kommunistischen Partei Palästinas werden sich wundern, von der KPD-Führung um Heinz Neumann und Lenz als freche jüdische Eindringlinge dargestellt zu werden. Denn entsprechend der ethnisierten Wahrnehmung des Konfliktes kamen nur die Araber als revolutionäre Kraft in Frage. Und entsprechend dieser Wahrnehmung ordnete die Kommunistische Nationale an, die Anzahl der jüdischen Mitglieder in der KP Palästina sei zu verringern. Leopold Trepper, Mitglied der KP Palästina, erinnerte sich später, dass die Parole der sogenannten Arabisierung unter den jüdischen Mitgliedern, die die KP Palästina geprägt hatten in den Anfangsjahren, zunächst auf Widerstand stieß. Seine Formulierung: Als wenn es genügt hätte, in den verantwortlichen Organen einfach die Juden durch die Araber zu ersetzen, um automatisch stärkeren Zulauf von Moslems zu haben. Bei dem Versuch, die Weisung von oben buchstabengetreu zu befolgen, wurde einer unserer Kameraden in der Nähe von Haifa gelyncht. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre bestellte dann die Komintern diese oder mehrere dieser jüdischen Mitglieder der KP Palästina nach Moskau. Das war immer die Methode, um solche Leute kaltzustellen, dann konnten sie nichts mehr machen. Und ich habe ja schon kurz auf die Moskauer Schauprozesse mich bezogen. Während dieser Schauprozesse wurden diese Mitglieder der KP Palästina, diese jüdischen Mitglieder, verhaftet und die meisten von ihnen ermordet. Josef Berger und Leopold Trepper gehören zu den wenigen Überlebenden aus dieser Zeit. Um zur Eingangsfrage oder zum Leitthema des Ganzen zurückzukommen, dieser Antizionismus lässt sich ganz offensichtlich nicht mit dem sekundären Antisemitismus erklären. Er muss also ganz andere Ursachen haben. Einer der Ursachen, würde ich sagen, ist, dass zwar die Rote Fahne relativ selten über Jüdinnen und Juden berichtet hat, aber die wenigen Artikel, die das taten, stellten Juden auf die Seite des Kapitals und der Herrschaft. Und in diesem Zusammenhang benutze die Rote Fahne auch einen der Begriffe, den ich auch im Titel meiner Dissertation benutzt habe, den Begriff jüdisches Kapital. Wo man sich ja, wenn man von Marx her kommt, erstmal fragen könnte, was soll das überhaupt sein, ein jüdisches Kapital? Und in welchem Sinne ist da eigentlich von jüdisch die Rede? Alles das blieben offene Fragen, sondern vielmehr wurde in der Roten Fahne Ende der 20er Jahre eine Argumentationslinie vorherrschend, die ich auch schon im Sommer dieses Jahres in der Jungle World beschrieben habe, nämlich zu sagen, es gibt eine Verbindung und eine Zusammenarbeit zwischen den Nazis und dem jüdischen Kapital. Also, entsprechende Überschriften in der Roten Fahne lauteten zum Beispiel: jüdischer Warenhausbesitzer finanziert Nazi-Propaganda oder Hitler proklamiert Rettung der reichen Juden oder die letzte Überschrift, die ich überhaupt mit diesem Begriff gefunden habe, Nazis für jüdisches Kapital von 1932. Es gab natürlich auch, und das nebeneinander ist bemerkenswert, es gab natürlich auch immer wieder Veröffentlichungen von Lenins Texten gegen Antisemitismus, auch von Stalins Erklärungen, die ja mindestens doppelbödig sind, gegen Antisemitismus. Auch auf Bebel wurde sich innerhalb der KPD bis 1933, also bis zum Ende der Weimarer Republik, bezogen. Und es gab einen bemerkenswerten Beitrag in dieser Zeit, ungefähr parallel zu dem, den ich eben gezeigt habe, ein Beitrag, der war überschrieben, die Blutsauger des deutschen Volkes im Scheunenviertel. Der nahm ganz offensichtlich Bezug auf die Nazi-Propaganda, dass im Berliner Scheunenviertel Juden aus Osteuropa leben, die das ganze Volk, das deutsche Volk aussaugen würden, und hat dann einfach dem entgegengestellt einen Bericht über die Lebensbedingungen im Scheunenviertel und beschrieben, wie arm diese Menschen sind. Da könnte man erstmal sagen, wunderbar, so sieht eine vernünftige Gegenaufklärung aus, gegen Antisemitismus. Allerdings fand sich war der dritte Satz folgendermaßen über die Nazis und ihre Pogrome, die es ja auch schon in der Weimarer Republik gegeben hat, oder Ausschreitungen in der Richtung, Angriffe auf Jüdinnen und Juden, die Pogrome, die diese von dem jüdischen Großkapital gut bezahlten Horden durchführen, sind Mörderfeldzüge gegen arme Proletarier, die nicht nur in dem tiefsten Elend dieser kapitalistischen Gesellschaft ihr Dasein fristen, sondern Sklaven einer mittelalterlichen Zurückgebliebenheit sind. Also, die Nazi-Horden werden von einem jüdischen Großkapital gut bezahlt. Und diese Aussage wird auch gar nicht mehr weiter erklärt, also so als wäre das jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis, sondern wird ganz selbstverständlich in diesem Beitrag mit eingefügt. Hermann Remmele, einer der wenigen Personen, die sich über die ganzen Jahre der Weimarer Republik in der Parteizentrale und später dann im ZK halten konnten, der behauptete auf einer Diskussionsveranstaltung 1930, die NSDAP würde den Schlachtruf Juda verrecke nicht mehr benutzen, auf Anweisung von Josef Goebbels, und hat dann gesagt, so hat unter anderem der Gauleiter von Berlin, Dr. Goebbels, einen Parteibefehl erlassen, dass der Ruf Juda verrecke in Zukunft nicht mehr angewendet werden dürfte. Bald danach berichtete die bürgerliche Presse, dass die nationalsozialistische Gauleitung von dem Juden Jakob Goldschmidt, einem vielfachen Millionär und Generaldirektor der Danat Bank, große Geldmittel zur Verfügung gestellt bekam. Und das war jetzt nicht ein Ausrutscher von Hermann Remmele, sondern das entsprach absolut der Darstellung der Roten Fahne. Die hatte nämlich bereits im November 1929 einen Beitrag betitelt: Im Auftrag Jakob Goldschmidts, Goebbels verbietet, Juda verrecke. ich habe leider eine Abbildung vergessen. Oder? Ups. Ja, ich habe leider eine Abbildung vergessen, die ich eigentlich gerne mitbringen wollte. Meinen Jungle World Beitrag habe ich mit einer gemeinsamen Wahlveranstaltung der NSDAP mit der KPD begonnen. Das ist natürlich die Abbildung, um die es geht. Es gab eine Veranstaltung 1931 im Januar, bei der Josef Goebbels und Walter Ulbricht gemeinsam aufgetreten sind. Der Abend endete in einer Saalschlacht. Trotzdem hat dieses Foto ist sehr bekannt. Ich wollte es eigentlich mitbringen und mit aufnehmen, ich habe es leider vergessen. Aber wenn man Walter Ulbricht und Josef Goebbels googelt und Bilder googelt, dann findet man das sofort. Das wird auch von der ganzen DDR-Geschichtsschreibung, wurde das nie geleugnet, dass es diese Veranstaltung gegeben hat. Das Foto ist sehr prominent geworden. Und ich weiß, dass immer wieder Leute darüber entsetzt sind, dass es so etwas überhaupt gab, diese Art von Kooperation. Das hat also schon für viel Diskussion gesorgt, dass es das gab. Das ist aber für mich gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ich mir nochmal die Rede angeguckt habe, die auch in der DDR gedruckt worden ist, in den Walter Ulbricht Schriftenausgaben. Ich habe sie mir aber in der Fassung angeguckt, in der sie in der Roten Fahne erschienen ist. Und die weicht an einer Stelle bemerkenswert ab von dem, was dann später überliefert war. Und da entspricht es genau der Logik, die ich gerade eben dargestellt habe. Walter Ulbricht sagt, am 21. Januar stimmten die Naziführer für die Subvention der Mansfeld AG von 7 Millionen Mark. Die Herren Otto Wolf, Jakob Goldschmidt und Co. Und dann wird er nach dem Protokoll von einem Zwischenruf unterbrochen, wahrscheinlich von einem Nazi. Der ruft, der Jude Otto Wolf, der Jude Goldschmidt. Und Walter Ulbricht fährt fort, jawohl, dem jüdischen hundertfachen Millionär Otto Wolf wurden noch weitere Millionen geschenkt, aber dafür haben die nationalsozialistischen Führer gestimmt. Also keinerlei Zurückweisung. Also man hätte ja wenigstens denken können, Walter Ulbricht sagt in so einer Situation, das ist doch völlig irrelevant, ob sie Juden sind oder nicht. Das wäre ja die herrschende Position in der kommunistischen Nationale gewesen. Das ist uns einfach unwichtig. Noch besser wäre es natürlich gewesen, er hätte in so einer Situation gesagt, das ist Antisemitismus, damit habe ich nichts zu tun. Nein, er nimmt das auf, unterstützt es sogar, wiederholt es sogar nochmal und sagt dann nur noch, ja, für die finanzielle Unterstützung von reichen Juden, dafür haben die Naziführer gestimmt. Man könnte jetzt denken, dass diese Argumentation erst möglich war in der stalinisierten KPD, aber ich habe eine Karikatur gefunden, von 1923. 1923 war das Jahr, in dem eigentlich nach der Vorstellung der kommunistischen Internationale die Revolution in Deutschland stattfinden sollte. Und das Jahr 1923 ist deswegen auch bekannt geworden in der kommunistischen Geschichtsschreibung, weil die KPD ganz offiziell zugegangen ist auf Rechte, auf Nationalisten, völkische Veranstaltung gemacht hat, zu der ausdrücklich völkische Parteimitglieder und so weiter oder Wählerinnen und Wähler völkischer Parteien eingeladen wurden, angesprochen wurden. Das war der Versuch. Sie haben verordnet. Genau, hat die Kommentaren. Genau, also ja, soweit, ja, genau, in dem Sinne kann man sagen, verordnet. Genau, also das ist so eine Forschungsdiskussion. Einerseits, klar, Karl Radek hat die berühmte Schlageter-Rede gehalten. Auf der anderen Seite gab es auch schon vorher von der KPD auch genau diese Initiative zu sagen, ja, also die Nationalisten könnten wir vielleicht für unsere Sache gewinnen, denn in gewisser Weise kämpfen wir ja auch für die Interessen der Nation. Also Karl Radek hat diese Position nicht aufgebracht. Diese Karikatur habe ich gefunden in einer Sonderausgabe der Roten Fahne, die hieß Deutschlands Weg. Der Name macht schon deutlich, worum es in dieser Zeit ging. Die war auch ganz bewusst adressiert an Leute, die eigentlich sonst zu völkischen Parteien laufen würden. Und verfolgt genau die gleiche Argumentationslinie, also bei der Darstellung hier von jüdischen Großindustriellen, wie sie im Text heißen. Das entspricht nun wirklich der Stürmer-Darstellungsweise, also eine klassisch antisemitische Darstellung. Aber dann kommt hier genau die Argumentation, es gibt eine Verbindung zwischen Hakenkreuz und Hakennase. Also auch ein Wortspiel, was man nur im Deutschen machen kann. In anderen Sprachen ist das so gar nicht möglich. Außerdem ist noch die andere Überschrift wichtig. Geld stinkt nicht, oder so sieht der Antisemitismus auch. Auch das gehört mit zu der Argumentationslinie. Also einerseits, die Nazis sind eine Partei des Kapitals, deswegen nehmen sie Geld von allen, auch von den Juden. Und dann auch als Schlussfolgerung, auch deren Antisemitismus ist eigentlich nicht ernst gemeint, denn sie meinen, sie wollen ja gar nicht gegen das jüdische Kapital vorgehen. Im Gegenteil, sie sind ja eine Partei des jüdischen Kapitals. Und dies würde ich sagen, also nicht in dieser drastischen Form, aber die Vorstellung, dass es eine Verbindung gibt zwischen Juden und Kapital, die existiert, wenn man sich Umfragen anguckt, existiert die bis heute, die ist sehr weit verbreitet. Ich meine nicht nur in der Linken, sondern Gesamtgesellschaft ist die erschreckend weit verbreitet. Das Problem ist nur, dass Begriffe wie jüdisches Kapital heute tabuisiert sind, soweit ich das wahrnehmen kann, innerhalb der politischen Linken. Da trauen sich viele Leute nicht, das offen auszusprechen. Das gibt es dann in so gewissen Codes, also dass so eine besondere Faszination für den Begriff jüdische Lobby besteht, würde ich sagen, ist ein Indikator dafür, dass solche Denkweisen immer noch existieren. Aber was ich damit sagen will, ist, dann kommt eine relativ leichte Herleitung. Wenn Juden gleich Kapital, dann sind sie auch gleich Imperialismus, dann sind sie auch gleich Faschismus. Das ist eine relativ einfache Gleichsetzung. Wenn die arabische Bevölkerung das Proletariat ist, dann sind wir auf der Seite der arabischen Bevölkerung. Also eine antizionistische Position lässt sich relativ leicht mit diesem hier verknüpfen. Die bestätigen sich gegenseitig. Ich möchte noch, ich sehe, dass es die Zeit fortgeschritten ist. Ich möchte nur noch auf einen Punkt eingehen und dann werde ich auch zum Schluss kommen. Auch eine Titelseite der Roten Fahne von 1925. Das kann ich jetzt nicht mehr restlos ausbuchstabieren, welche Konsequenzen das hat. Ich will nur noch auf einen Aspekt hinweisen. Um ins Zentrum zu kommen von dem, was die KPD umtreibt. Und weil ja im Moment auch Bankenkritik und Finanzkapitalkritik so populär sind, möchte ich zeigen, an welche Vorstellung von Arbeit und Kapital dieses Stereotyp vom jüdischen Kapital auch noch anschließen konnte. Vorweg, die KPD lehnte ganz klar die Nazi-Unterscheidung von Schaffenden und Raffenkapital ab. Durch die ganzen Jahre hindurch. Da findet sich kein einziges Mal ein positiver Bezug. Jedenfalls in den Jahren von 1918 bis 1933, die Jahre, die ich jetzt etwas besser kenne. Also jedes Mal, wenn Sie diese Begriffe erwähnen, wird sofort gesagt, das ist Nazisprache, damit haben wir nichts zu tun. Aber damit lehnen Sie noch nicht die Vorstellung ab, dass es eine wichtige Unterscheidung gibt zwischen schaffend und raffend. Diese Unterscheidung, wenn man jetzt so ein bisschen polemisch sagen will, die Vorstellung davon, dass es schaffende Arbeit und raffendes Kapital gibt, das wurde von der KPD weniger kritisiert, sondern sehr oft bemüht, wie diese Karikatur auch zeigt. 1930 hat die KPD ihr zweites großes Programm verabschiedet. Das Programm trug den Titel Die Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. War ganz bewusst eine Reaktion auch auf den Erfolg der Nazis und schon heute also Absurde an diesem Programm ist, dass die KPD in diesem Programm sich nicht nur als die Arbeiterpartei und die sozialistische Arbeiterpartei im Gegensatz zur NSDAP darstellte, sondern auch noch als die einzige nationale Partei und die Nazis im Gegensatz als nationalverräterisch bezeichnet hat. Und dann kündigte sie in dieser Programmerklärung an, mit eisernem proletarischen Besen werden wir alle Schmarotzer, Großindustriellen, Bankiers, Junker, Großkaufleute, Generale, bürgerliche Politiker, Arbeiter, Verräter, Spekulanten und Schieber aller Art hinwegfegen. Das kommt 1930 in dem Grundsatzprogramm der KPD und 1925 erscheint die Rote Fahne mit diesem Titelblatt Entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. In dem gleichen Jahr findet sich ein Wahlaufruf der KPD in der Roten Fahne mit dieser Formulierung. Mit dieser Forderung kommen die Kommunisten zu euch. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist der Grundsatz der Kommunisten. Die kleinen Bauern, die kleinen Pächter arbeiten, sie sollen essen. Dazu helfen ihnen die Kommunisten. Und das, denke ich, ist also Dieses Bild hat ja direkt mit Antisemitismus noch nichts zu tun, aber es hat etwas zu tun mit einer biologistischen Vorstellung davon, wie die Wirtschaft funktioniert. Also was hier überhaupt nicht kritisiert wird, ist die Industrielandschaft, in der der große Proletarier, natürlich männlich, also das ist auch nochmal so ein Nebenaspekt, natürlich männlich, steht da. Und es wird hier eine ganz einfache und ich würde sagen bis heute sehr beliebte Vorstellung genährt, nämlich die ganz einfache Lösung auf gesellschaftliche Krisen besteht darin, dass man bestimmte Leute entfernt. In diesem Fall den Kapitalisten, dargestellt durch die Kleidung in der linken Faust, und den Großgrundbesitzer in der rechten Faust. Und dann sind alle gesellschaftlichen Probleme gelöst. Und das ist eine Vorstellung eigentlich, die man kritisieren müsste. Stattdessen wird sie hier bestätigt. Okay, um zum Schluss zu kommen. Ich würde sagen, es gibt drei Traditionsstränge für Antisemitismus in der Linken. Der erste Traditionsstrang ist tatsächlich einer, der etwas mit Motiven des sekundären Antisemitismus zu tun hat, also der sich aus einer unbewussten Identifikation mit der deutschen Nation speist. Also wo ich sagen würde, gerade für die 68er Generation ist das relevant, dort findet man das in den Texten. Die zweite Ebene, würde ich sagen, ist das, was man am Marxismus-Leninismus besonders deutlich machen kann, ist eben kein unbewusster Nationalismus, sondern ein ganz bewusster Nationalismus, also ein positiver Bezug auf nationale Befreiungsbewegung. Und dagegen ist dann immer schon der Zionismus das Böse. Also spätestens Ende der 20er Jahre wird das sehr deutlich. Und dann, das habe ich vielleicht in der ganzen Deutlichkeit noch nicht gesagt, dass die jüdischen Mitglieder der KP Palästina nach Moskau bestellt werden, wird zum Beispiel in der KPD so kommentiert, das wären ja auch Zionisten. Also die KP Palästina hatte nie eine Zionist oder spätestens ab 1923 keine zionistische Position. Die lehnten einen jüdischen Staat ab, bekämpften diese Idee, wollten als Partei, in der es sowohl jüdische als auch arabische Mitglieder gab, wollten ja gerade eine Gemeinsamkeit herstellen. Deswegen waren die Ereignisse 1929 für die KP Palästina auch so schockierend, weil es deutlich machte, es zerbricht gerade die mögliche Einheit zwischen jüdischer Bevölkerung und arabischer Bevölkerung. Und von der KPD werden sie dann als Zionisten bezeichnet. Und da ist Zionisten dann auch schon nichts weiter als es sind jüdische Mitglieder. Also das ist der zweite Traditionsstrang, der nämlich schon vor 1945 dazu führt, dass der Antizionismus antisemitische Züge trägt. Und die dritte Ebene, würde ich sagen, ist dieser personifizierte Antikapitalismus, der die ganze Zeit das unterfüttert und die Vorstellung von Zionismus als Verkörperung von Imperialismus und Faschismus auch noch unterfüttert. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, das war mal wieder die Assoziation Emanzipation und Frieden, Antikapitalismus 2.0 in der Inforedaktion des Freien Radio für Stuttgart. Mehr, darunter auch diesen Vortrag, findet man unter www.emanzipationundfrieden.de. Verantwortlich für die Sendung war Lothar Gallo-Bergemann. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 27. Januar mit einem Vortrag zum Thema die Psychopathologie des Wutbürgers. Ja, vielen Dank und schöne Feiertage noch. Tschüss.